Kundgabe 1367. Empfangen durch Bertha Dudde am 2.4.1940. Verfügungen. Morallehre. Rechtsbegriff. Es geht um das Lösen so wichtiger Probleme für euch Menschen, dass alle Dinge erörtert werden müssen, da alles in einem gewissen Zusammenhang miteinander steht. Nichts ist unwichtig, was der Mensch tut, so die Auswirkung dessen mit der Seele in Verbindung gebracht werden kann. Und so kann etwas scheinbar für das Wohl des Menschen sein, oder es kann, menschlich gesehen, belanglos sein und ist doch für die Entwicklung der Seele äußerst schwerwiegend. Und es arten gerade jetzt alle Missstände so aus, dass die Seele in äußerster Gefahr ist. Es wird skrupellos das Fortleben der Seele außer Acht gelassen. Es wird nur immer für das irdische Dasein und seine Verbesserung gesorgt und dadurch der Seele immer mehr Schaden zugefügt. Es ist ein Zustand, der einen Eingriff von göttlicher Seite erforderlich macht. Und dies kann nur in einer Weise geschehen, dass den Menschen die Nutzlosigkeit ihres Strebens klargemacht wird. Dass aller Erfolg, den sie bisher erzielt haben, in Bezug auf irdische Gütervermehrung binnen kurzer Zeit hinfällig ist. Sie müssen erkennen, wie unbeständig und wertlos alles das ist, was ihr Lebensinhalt bisher war, auf das sie ihr Herz davon losreißen und etwas anstreben, was bleibenden Wert hat, also unvergänglich ist. Denn jede Mahnung, das weltliche Streben zu verringern und der Seele alle Sorge zuzuwenden, ist vergeblich. Also kann nur noch ein gewaltiger Mahn- und Warnruf von Erfolg sein. Und es ist dies die einzige Hilfe, welche der Seele noch geboten werden kann. Und ferner muss auch der Geist geleitet werden zum Erkennen jener Bestrebungen, die unweigerlich zu völligem Niedergang der menschlichen Seele führen. Es sind dies die unverantwortlichen Verfügungen, die alles das betreffen, was geistige Aufklärungen bedeutet, und also ein Streben des Geistes unterbinden. Es wirken sich diese Verfügungen, die ganz verschiedener Art sind, so aus, dass der Mensch immer eifriger darauf bedacht ist, irdischen Anforderungen nachzukommen und im gleichen Maß die Seele vernachlässigt, dass also diese Verfügungen wieder die Anforderungen gerichtet sind, welche der Seele gestellt sind, zur Höherentwicklung. Dass, wer jene Verfügungen befolgt, nimmermehr die Seele so bedenken kann, wie es für sie zuträglich ist. Es wird der Mensch in eine äußerst gefahrvolle Lage gebracht, dass er einerseits den weltlichen Verfügungen nachkommen soll, andererseits der Stimme Gottes Gehör schenken möchte und er nun also wählen muss zwischen Gottes und Menschengebot. Und dies wird ihn äußerst bedrücken, so er seiner Seele überhaupt noch gedenkt. Und es kann ihm in dieser Not auch nur der Herr selbst helfen. Und dieses Vertrauen auf göttliche Hilfe darf er nicht verlieren. Ansonsten ihm jeglicher Schutz in dieser Zeit fehlen möchte. Ihr werdet diese Worte verstehen lernen, so von euch gefordert wird, was euch in größte Herzensnot versetzt, so ihr schwach seid im Glauben, jedoch euch von Gott noch nicht völlig getrennt habt. Es wird das Erfüllen dieser Gebote völlig gegen die Lehre Christi gehen. Es wird eine völlig neue Morallehre das Denken der Menschen noch mehr verbilden. Und es wird dem Menschen erlaubt sein, was sich äußerst schädigend auswirkt für die Seele. Und eben die große Not der Seele veranlasst Gott zu gewaltigen Veränderungen der jetzigen Lebensverhältnisse. Denn es ist dann noch eine Hoffnung vorhanden, dass der Mensch erkennt den Willen Gottes und bestrebt ist, ihn zu erfüllen, während so die Menschheit nur noch den Willen der weltlich Herrschenden erkennt und deren Begehr erfüllt. Die Gefahr liegt besonders darin, dass selbst jene, die noch im Glauben stehen, sich Rechtsbegriffe zu eigen machen, die gänzlich wider Gottes Gerechtigkeitssinn gehen, dass auch in ihnen schon die Urteilskraft geschwächt ist, dass sie nicht mehr zu erkennen vermögen, was Recht und Unrecht ist, und sie sich daher bejahend einstellen zu einem Handeln, das ihren ganzen Abscheu hervorrufen sollte. Es ist ein solcher Mensch nun doppelt gefesselt. Er muss erst gegen völlig verbildetes Denken ankämpfen, ehe er seine eigentliche Seelenarbeit beginnen kann. Und in dieser Gefahr sind zahllose Menschen, denen Gott zu Hilfe kommen will in außergewöhnlicher Weise, auf dass sie noch erkennen ihren unreifen Geisteszustand, solange sie noch auf Erden weilen. Amen.